HR2 Kultur zum Nachhören. Wissenswert. Please, Mr. Postman, you really got a hold on me, money. Drei frühe Hits für die Beatles, drei Hits ursprünglich aus dem Hause Motown. Die Hitfabrik in der Motorenstadt Detroit produziert in den 60ern die Welterfolge nach Art der benachbarten Autofabriken Ford und General Motors am Fließband. Berry Gordy, der Gründer der schwarzen Plattenfirma, hatte selbst bei Ford gearbeitet und orientiert sich mit seinem Unternehmen ausdrücklich an der Produktionsweise der Autofabriken. So verkauft er Millionen von Platten und wird bald zum Vorzeigeexemplar für das Aufstiegsmodell namens Black Capitalism. Der schwarze Kapitalismus soll Afroamerikaner dazu ermutigen, selbst Unternehmen zu gründen und ihren amerikanischen Traum in die Hand zu nehmen. Berry Gordy nimmt das Versprechen beim Wort. 1959 schreibt er einen Song, es geht um sein Lieblingsthema. Die besten Dinge im Leben kosten nichts, schon klar. Du kannst mir jetzt was von den Vögeln und den Bienen erzählen. Gib mir lieber Geld, denn Geld ist das, was ich will. Der schwarze Sänger Barrett Strong landet 1960 den ersten großen Hit für die Firma Motown mit dem Song von Berry Gordy. Drei Jahre später nehmen die Beatles den Geldsong auf. Am Anfang ihrer Karriere stützen sich John, Paul, George und Ringo auf ihr großes Repertoire, das sie sich vor allem in den langen Nächten auf der Hamburger Reeperbahn zugelegt hatten. Dort mussten sie ja manchmal die ganze Nacht durchspielen. Das Repertoire besteht aus Rock'n'Roll-Standards von Elvis, Chuck Berry oder Little Richard, dazu ein paar Country-Nummern im Stil der Everly Brothers oder Carl Perkins und viel Rhythm and Blues aus den 50ern und ein paar Eigenkompositionen. Mit den Jahren erhöht sich der Anteil der eigenen Songs stetig. Schon auf dem ersten Album sind sie in der Überzahl. Ganz im Unterschied zu den Rolling Stones. Deren erste Platten bestehen fast ausschließlich aus Coverversionen meist afroamerikanischer Musiker. Ein Jahr nach Money schreiben Lennon McCartney einen Song, der vom Text her eine Antwort auf Berry Gordys Ruf nach Geld sein könnte. Ich sorge mich nicht zu sehr um Geld, denn Geld kann mir keine Liebe kaufen. Can't Buy Me Love ist kaum auf dem Markt und springt an die Spitze der amerikanischen Charts. Da nimmt Ella Fitzgerald ihn in ihr Repertoire. First Lady of Song, Queen of Jazz, Lady Ella. Das sind nur ein paar Ehrennamen der großen Ella Fitzgerald. Und diese First Lady nimmt 1964 einen Song von ein paar Jungs aus Liverpool auf. Eine große Ehre für die Beatles. Im selben Jahr landen die Beatles auch in Detroit bei der Firma Motown. Die Supremes, die populärste Gesangsgruppe um Diana Ross, reagieren auf die Beatlemania in den USA mit dem Album A Bit of Liverpool. Das Herzstück der Langspielplatte sind sechs Songs von Lennon und McCartney. Der transatlantische Kulturtransfer zwischen Detroit und Liverpool ist also keine Einbahnstraße mehr. Motown-Boss Berry Gordy ist viel zu geschäftstüchtig, um das kommerzielle Potenzial der Beatlemania zu ignorieren. Die Beatles entwickeln sich unterdessen rasant weiter und sind immer weniger auf andere Autoren angewiesen. Aber auch ihren Eigenkompositionen hört man die Liebe zum afroamerikanischen Soul an. We Can Work It Out etwa, 1965, ein Nummer 1-Hit auf beiden Seiten des Atlantiks. Er könnte auch vom Fließband der Firma Motown stammen. Das fand auch ein gewisser Stevie Wonder und verpasste dem Beatles-Song die komplette Motown-Behandlung. Derselbe Stevie Wonder produziert 1972 für seine Ehefrau Syreeta eine für damalige Verhältnisse einigermaßen futuristische Version von She's Leaving Home, das Melodram von dem jungen Mädchen, das frustriert und unverstanden aus dem Elternhaus flüchtet. Durch den exzessiven Einsatz von Vocodern und Stimmmanipulation betonen Wonder und Syreeta die Vielstimmigkeit des Songs, das Zwiegespräch zwischen der geflüchteten Tochter und den verzweifelten Eltern. Nicht alle Beatles-Puristen konnten sich mit diesem Experiment anfreunden. Deutlich populärer und kommerziell erfolgreicher fällt 1982 das Gipfeltreffen von Stevie Wonder und Paul McCartney aus. Ebenholz und Elfenbein leben zusammen in perfekter Harmonie. Das Lied von den schwarzen und den weißen Tasten auf dem Klavier, die so perfekt harmonieren, geht zurück auf ein geflügeltes Wort des irischen Komikers und Musikers Spike Milligan. Schwarze Noten und weiße Noten. Und wenn du Harmonie willst, dann musst du beide spielen. Der ebenso harmonieselige wie rührselige Appell an das Gute im Menschen ist sicher kein Höhepunkt im musikalischen Schaffen der Herren Wonder und McCartney. Ganz im Gegensatz zu diesem Song. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Yesterday gilt nicht nur vielen Kritikern als der beste Song, den Paul McCartney je geschrieben hat. Auch John Lennon war dieser Meinung. Tatsächlich waren die anderen Beatles an der Aufnahme gar nicht beteiligt. George Martin, der Produzent und das musikalische Genie hinter den Beatles, hat sogar vorgeschlagen, Yesterday unter dem Namen Paul McCartney zu veröffentlichen. Das hat Brian Epstein, der Manager der Beatles, verhindert. Bis heute gehört Yesterday zu den weltweit meistgespielten Songs im Radio und zu den meistgecoverten. Es existieren weit über 2000 verschiedene Versionen des Jahrhundertsongs. Und es ranken sich viele Legenden um Yesterday. Paul McCartney selbst trägt seinen Teil zur Legendenbildung bei. So hat er behauptet, eines Morgens mit der Melodie aufgewacht zu sein. Er habe das Lied geträumt und dann befürchtet, er habe unbewusst ein bekanntes Lied plagiiert. Tatsächlich haben mehrere Kritiker behauptet, Yesterday sei eine Kopie von diesem Klassiker. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Die Beatles waren große Fans von Ray Charles und hatten einige seiner Lieder in ihrem Repertoire. Aber mehr als eine entfernte Ähnlichkeit zwischen Yesterday und Georgia on my mind lässt sich nicht feststellen. Das fand wohl auch Ray Charles und nahm seinerseits mit großem Erfolg den Song von Paul McCartney auf. Ray Charles, einer von vielen afroamerikanischen Künstlerinnen und Künstlern, die Yesterday aufgenommen haben. Viele große Stars aus Soul und Rhythm and Blues haben sich an Yesterday versucht. Gerade so, als sei dieser Song eine Art Reifeprüfung. Marvin Gaye hat die Herausforderung bestanden. There's a heavy, heavy shadow over me. Yesterday came all too suddenly. Auch Aretha Franklin konnte nicht widerstehen. Sie wird ja als Königin des Soul verehrt. Allerdings monieren Kritiker auch ihre Tendenz zum Oversoulen, also zu viel Wucht in den Vortrag zu legen. Eine Gefahr, der sie auch bei Yesterday nicht so ganz entgeht. Aretha Franklin hat immer wieder die Songs der Beatles interpretiert und dabei eine klare Vorliebe für die Kompositionen von Paul McCartney offenbart. Und hierbei besonders für diejenigen Lieder, die sich vergospeln lassen. Aretha Franklin ist ja quasi in der Kirche aufgewachsen. Ihr Vater, C.L. Franklin, war Pfarrer in einer Baptistenkirche in Detroit. Also ist sie mit dem Gospel groß geworden. Da ist der Beatles-Song über eine gewisse Eleanor doch wie geschaffen für Aretha. Eleanor Rigby sammelt den Reis auf in einer Kirche, in der gerade eine Hochzeit stattgefunden hat. Auf Let It Be, dem Titelsong des letzten Albums vor der Trennung im April 1970, thematisiert Paul McCartney die Krise innerhalb der Band, wenn auch verklausuliert. Wenn ich mich in Schwierigkeiten befinde, dann kommt Mutter Maria zu mir und spricht weise Worte. Lass es geschehen. Die Mutter Maria mit dem trostreichen Zuspruch, das war seine verstorbene Mutter Mary, die ihm manchmal im Traum erscheine, hat Paul McCartney später erklärt. Als der Song 1970 veröffentlicht wird, vermuten viele, dass es sich bei Mother Mary um die Mutter Jesu handeln müsste. Ein Gedanke, der auch der Pfarrerstochter Aretha Franklin nicht fremd ist. Also lässt sie ihre Version von Let It Be mit einer feierlichen Kirchenorgel beginnen und holt sich dann einen Gospelchor zur Verstärkung. Find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Einer der schönsten Songs auf dem weißen Album der Beatles von 68. Stammt ebenfalls von Paul McCartney und handelt von einer Amsel, die in der Stille der Nacht ihr Lied singt. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. You were only waiting for this moment to arise. Die Amsel heißt im Englischen Blackbird. Bird ist aber auch ein Slang-Ausdruck für junge Frau. Also handelt es sich bei diesem Blackbird womöglich um eine schwarze Frau? Eine schwarze Frau, die ihr ganzes Leben darauf gewartet hat, sich zu erheben? Paul McCartney hat diese Spekulation später bestätigt. Beim Coachella Festival in Kalifornien 2009 hat er erklärt, Blackbird sei eine Reaktion auf die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre in den USA. Und dann wörtlich: Es ist großartig, dass so viele Ziele der Bürgerrechtsbewegung erreicht wurden. Vor diesem Hintergrund bekommt das Lied von der Amsel eine andere Bedeutung, zumal wenn es von einem schwarzen Amerikaner gesungen wird und wenn es sich bei diesem Mann auch noch um den fünften Beatle handelt. So wurde Billy Preston genannt, der auf vielen Aufnahmen der Beatles Klavier und Orgel spielte. Amsel, die da singt, in der Totenstille der Nacht. Nimm diese gebrochenen Flügel und lerne zu fliegen. Dein ganzes Leben hast du auf diesen Moment gewartet, dich zu erheben. Dein ganzes Leben hast du auf diesen Moment gewartet, frei zu sein. Flieg, Amsel, flieg. Dein ganzes Leben hast du auf diesen Moment gewartet, dich zu erheben. In the dead of night.